Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 48, 2018, Episode 598. Tech und Wirtschaft passen nicht mehr zusammen. Tja, große Tech-Aktien verlieren massiv. Könnte man gar nicht meinen bei diesen Black Friday und Cyber Monday und was weiß ich noch alles, ne, für Verkaufsaktionen. Aber der Handel ist eine Sache. Ja, ich weiß auch nicht, ob es für den Handel da was bringt groß, aber die Tech-Branche ist ja mehr als nur der Handel. Und da sind natürlich auch solche Firmen, große Firmen wie Facebook, Google, ja, die unglaubliche Werte momentan haben. Auch Amazon gehört dazu. Ja. Und diese Werte sind allesamt gefallen. Ja. So ist zum Beispiel der Wert von Apple um 20,3% gefallen. Wow, das ist schon ziemlich heftig. Und zwar seit dem 3. Oktober, da war der Höchststand. Dann Amazon hat seit dem frühen September 26,3% verloren, also sogar noch mehr. Netflix 36,1% und Facebook 38,8% seit Juli. Die wenigsten, oder die, ja gut, kann man so sagen, die wenigsten Verluste hat bisher Alphabet, also die Holding von Google, gemacht mit 20%, ja, seit dem letzten Juli. Aber da seht ihr, 20%, das ist der Wahnsinn. Stellt euch mal vor, ihr habt auf einmal 20% weniger. Das ist heftig, wirklich heftig. Und jetzt fangen natürlich an, einige zu schwitzen. Bei Apple ist zwar der Verlust in Anführungszeichen nur 20,3%, also das heißt kaum mehr als jetzt oder kaum weniger Einnahmen als, nein, Quatsch, kaum mehr Verlust als Alphabet, ja, da muss man aufpassen, was man sagt. Und dennoch trifft es natürlich Apple-Anleger sehr hart, denn bisher war das eine sichere Sache mit den Apple-Aktien, ja, und jetzt ist natürlich ein großes Fragezeichen da drüber aufgetaucht, auch natürlich bei den anderen Tech-Firmen, die so große Verluste einfahren. Und das heißt, diese Aktien werden jetzt anders eingeordnet, denn nun sind diese Aktien auch betroffen von einem möglichen Verkauf eben jener Aktien, das dann wiederum dazu führen kann, dass der Wert noch weiter fällt. Ja? So funktioniert es ja im Groben. Ja? Wenn Aktien verkauft werden, sinkt gleichzeitig auch der Wert. Dann werden natürlich noch mehr Aktien verkauft, denn die Leute bekommen Angst, dass das immer weiter fällt. Dann fällt es natürlich auch immer weiter und letztendlich kann das zu einer richtigen Spirale werden. Ja? Normalerweise wird sowas dann aufgefangen durch große Aktienbesitzer, die eben, sagen wir mal, ein bisschen mehr Nerven zeigen und eben nicht sofort reagieren. Aber wenn diese in diesen sogenannten Bear Market reinkommen, dann kann es natürlich passieren, dass es genau zu einem solchen Phänomen kommt. Und das wäre natürlich fatal. Viele reden ja schon seit Jahren von einer sogenannten Tech-Blase. Da gab es auch schon mal ein Problem. Ja. Hat auch niemand gedacht. Und auf einmal wurden da Werte vernichtet in Massen. Ob uns sowas bevorsteht, ich weiß nicht. Dieses Schreckgespenst Tech-Bubble ist ja schon Ewigkeiten jetzt wieder hier in den Nachrichten und alles. Von daher will ich mal hier noch ein bisschen locker bleiben, ja. Aber das wird den großen Firmen hier sicherlich nicht gefallen. Ja. Und Fortune hat da auch klipp und klar gesagt, ja, dass es nun offiziell ist, dass einstige mächtige Aktienwerte jetzt den Bärmarkt betreten. Ja, und das ist nicht so gut. So, ja, das ist eine Sache. Die andere Sache mit der Tech-Branche und der Wirtschaft, wo es Konflikte gibt, ist der Nachwuchs, wie man so schön sagt, ja. Der sogenannte Fachkräftemangel in Deutschland allerdings ist ein theoretisches und meiner Meinung nach selbstgemachtes Problem. Immer wieder jedes Jahr wird gejammert. Fachkräfte, ja, fehlen an allen Ecken und Enden. Die Firmen wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Wissenschaft ist betroffen davon. Und was soll man denn tun? Himmel, ne? Die älteren Semester und auch die Zuwanderer reichen nicht aus, um dieses Loch zu stopfen. Aber meiner Meinung nach ist dieses Problem eben ein hausgemachtes und vollkommen losgelöst von jeglicher Realität. Ja? Ganz einfach deswegen, weil wir Fachkräfte nicht mehr nach praktischen Methoden klassifizieren, sondern durch reine akademische, ja, ich würde fast sagen, durch ein paar Fetzen Papier, ja, nehmen wir diese Fachkräfte wahr. Und dass dann natürlich welche fehlen, ist klar. Das haben viele andere Länder nicht so. Dort sind die Vorgaben, zum Beispiel, um ein gewisses Diplom oder eine Klassifizierung zu bekommen, ja, wesentlich geringer. Ja. Wir haben uns so verrannt in die Idee, ein super High Standard in unseren Schulen und unseren Universitäten einzuführen, ja, und zu vertreten, dass eben immer weniger Menschen Lust darauf haben. Ich möchte nicht sagen, dass die das nicht können, aber es ist eine Sache, wenn man eine Klassifizierung so im Vorbeigehen bekommt und dann arbeiten gehen kann und Geld verdienen kann, ja, als dann umgekehrt ein langwieriges, kompliziertes, viele Jahre andauerndes Studium bestreiten müssen, um dann letztendlich irgendwann mal in den Berufsmarkt einzutauchen, wenn gerade mal wieder etwas irgendwie, ja, sagen wir mal, nicht ganz so rund läuft. Und das ist ja auch ein Problem, wo jetzt nachträglich kommt. So vor ein paar Jahren hatten wir noch ein Problem mit den Berichten über eben, dass man kaum eine Stelle bekommt, ja, und so weiter, dass der Arbeitsmarkt gesättigt ist. Und das hat sich jetzt aber gedreht. Momentan sind die Firmen nicht mehr so in dieser Position und reißen sich quasi momentan um neue Mitarbeiter, ja, die meisten jedenfalls. Aber das Problem ist halt, dass diese Generation, die aufgewachsen ist mit der Aussicht auf, boah, jetzt müssen wir aufpassen, in dem und dem Bereich gibt es eh keine Jobs mehr, wir müssen lieber was anderes machen, ja, dass die eben jetzt genau diesen Branchen fehlen. Und wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass wir unsere Schulbildung zu schwierig insgesamt gestalten, aber wir müssen uns überlegen, ob vielleicht sowohl von der Schulbildung her, dass wir hier die Standards nicht zu extrem hochschrauben, wie es momentan passiert, ja. Und vor allem auch, dass die Firmen hier auch andere Voraussetzungen ganz einfach akzeptieren. Das sind alles solche Sachen, wie zum Beispiel, ja, Informatikstudenten, ja, wir wissen, ich will kein Informatikstudent irgendwie jetzt an Pranger stellen, um Himmels Willen, ja, ich möchte nicht in denen ihre Haut stecken, die müssen jede Menge komplizierten Kram lernen, aber, und das ist eigentlich ein offenes Geheimnis seit Jahrzehnten bereits, ja, dass eben diese sehr, sehr schwierigen Sachen, ja, sehr, sehr schwierigen Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen, für die Praxis kaum relevant sind. Das sind kaum relevant und das ist wirklich ein großes Problem. Ja. Ich kenne noch viele in der von der Generation, die damals nicht Informatik studiert haben, aber die totalen Computercracks waren. Ja. Manche von denen haben tatsächlich dann auch eigene Firmen gegründet, weil sie bei anderen keine Anstellung fanden, weil einfach die Voraussetzungen fehlten. Ja. Und die haben große Firmen gegründet mit großen Namen. Ich möchte es jetzt nicht nennen. Einige davon habe ich persönlich kennengelernt. Ja. Und die verkaufen heute Geräte, die wir vor allem in Deutschland in fast jedem Haushalt haben, der zum Beispiel einen Internetanschluss hat. Ja. Das ist schon faszinierend. Und das zeigt aber auch, dass die Branche da total nebendran läuft momentan. Ja. Das heißt, im Prinzip die Voraussetzungen, die die Firmen verlangen, sind realitätsfremd und unnötig und deswegen werden die eingestuft als Nicht-Fachkräfte. Und da muss ich sagen, solange das so weitergeht, wird es ein Problem geben. Während viele große Firmen, bekannte Firmen, ja, Firmen zum Beispiel, wo wir heute Daten anvertrauen aus der ganzen Welt, ja, dass diese Leute zum Beispiel Fachkräfte einstellen mit Eignungstests und eben nicht auf Grundlage von irgendwelchen Zeugnissen oder Papierfetzen, auf denen irgendeine Qualifikation steht, sondern die kriegen eine Aufgabe bei den Eignungstests und daraus kann dann abgeleitet werden, okay, der hat's drauf oder nö, nicht. Ja. Dass man schon von vornherein hier eingeordnet wird, ja, Frittenbude und Fachkraft ist äußerst problematisch, denn so mancher muss in der Frittenbude schaffen, ja, weil er eben keine Anstellung kriegt in einem solchen Bereich, macht aber zum Beispiel daheim genau das. Ja, man glaubt es als kaum. Ich kenne viele Beispiele von Leuten, die, wie gesagt, die eben zwar über Umwege ihr Ziel erreicht haben, aber auch Leute, die eben tatsächlich mit ihrem Wahnsinnstalent, was die hatten, einfach gestrandet sind. Ja, Arbeitslosengeld, Ende. Hartz IV, fertig. Ja. Die Leute hatten, ich kenne da Leute, die haben wirklich im Vorbeigehen hochkomplexe Routinen programmiert. Ja. Und die haben noch nicht mal einen Job bekommen als Aushilfsprogrammierer, ja, wie man so schön sagt. Unfassbar ist das. Ja, aber so ist es nun mal in Deutschland. Hundertprozentig, ja, wenn so Leute in die USA gezogen wären, ja, das ist manchmal so richtig eine Schande, muss ich sagen, ja. Und dort zumindest mal mit den entsprechenden Leuten gesprochen hätten, ja, dann wären die wahrscheinlich heute also bekannte Größen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Leute, ich sag euch, ich habe schon Genies in der Warteschlange beim Arbeitsamt stehen sehen, wo ich gedacht habe, Leute, das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Ja, und deswegen ist dieses Problem ein theoretisches Problem. Die Fachkräfte sind da. Die Leute, die was drauf haben, sind da. Die müssen nur eingestellt werden. Ja. Und dann klappt es. Ja. Ah, Mensch, Mensch. Nun denn, ich kann es sowieso nicht ändern. Ich wollte es aber mal gesagt haben, weil mich das sehr wütend macht immer. Denn man muss erstmal auch ja, die richtige Frage stellen. Die Antwort nützt manchmal eben nix. Sollten die vielleicht mal Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to the Galaxy durchlesen, dann werden sie verstehen, was es bedeutet. Einloggen in Windows 10 geht jetzt mit einem FIDO 2 Key. Das hört sich doch gut an. Ja? Bisher waren ja nur solche Firmen wie Google, also Internetzugänge und ähnliches für diese FIDO Devices interessant. Jetzt hat es Microsoft ermöglicht, dass man sich komplett ohne Passwort und Username in ein System einloggt über diesen Key und damit hat das ganze System einen deutlich besseren Sicherheitsstandard bekommen. Ja. Denn man glaubt es kaum, noch immer sind die populärsten Passwörter, oder was heißt noch immer, zumindest war es 2014 so, ja, Passwort, naja, Passwort, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und QWERTY und sowas, ja, ja, die Menschen sind eben auch, die müssen auch dieses Passwort halt jeden Tag eingeben, ja. Und für manche ist es einfach zu stressig, was Kompliziertes einzutippen. Ja, die erkennen auch manchmal einfach nicht die Gefahr des Ganzen. Und somit hängen die dann so rum. Ob natürlich solche Leute sich dann einen FIDO 2 Key anschaffen, das ist wiederum die andere Frage. Nur wenn die halt recht günstig werden und die müssen nur noch so einen Key irgendwo dran halten, ja, mit NFC beispielsweise oder irgendwo einen USB-Port stecken, ja, und dann können die sich einloggen oder brauchen eben nichts mehr einzuloggen, dann ist das doch super, ja. Key rein, anfangen zu arbeiten. Super, ja. Das ist genau das, was man braucht, um eben Systeme auch sicherer zu machen, so dass es auch akzeptiert wird von der Bevölkerung, dann kann man 100.000 Mal sagen, dass man ein kompliziertes, langes Passwort braucht. Das wird nicht klappen, wenn die Leute eben da keinen Bock drauf haben, das einzutippen. Und dann bleiben eben viele Rechner ungesichert, was letztendlich dann auch wieder andere Leute betrifft, die zum Beispiel von solchen Maschinen zugespammt werden und ähnliches. Ne? Also Windows 10 hat es jedenfalls jetzt mal richtig gemacht und diese FIDO 2-Kompatibilität zum Beispiel mit Yubico quasi freigeschaltet und somit ist es jetzt tatsächlich bei der Version 1.8.09 bei Windows 10 möglich, sich passwortfrei einzuloggen, ja, und das auch noch bei einer größeren Anzahl von weiteren Software Paketen beziehungsweise Zugängen im Internet, Outlook.com, ja, Office, Skype, OneDrive, Cortana, Microsoft Edge, Xbox Live und so weiter und so weiter. Da kann man jetzt sich jetzt überall mit diesem Key auch direkt einloggen. Cool. So, nächstes Thema für die einen ein Horror, für die anderen die versprochene Zukunft, ja. Ich habe hier einen kurzen Bericht gesehen auf NTV von der Megastadt Chongqing, ja, ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe, in China. Und da wird zum Beispiel hier in diesem Bericht hier darauf hingewiesen, wie schlimm das doch ist, ja, jetzt, dass Häuser quasi unter Straßen beispielsweise schon liegen. Und die Tatsache ist halt so, dass wenn zu wenig Platz ist, dann wird Platz geschafft. Bei uns geht es dann eher man verschiebt bei uns eher das Problem. Ja, gut, wir haben nicht so ein extrem hohes dichtes Aufkommen, aber man sieht es zum Beispiel in Berlin beispielsweise, wo die Wohnungsnot eben massiv ist. Und hier werden bautechnische Probleme eben nicht bautechnisch gelöst, sondern man versucht die Leute dann eben außerhalb der Städte unterzubringen, aber nicht so eben hier in Chongqing beispielsweise. Dort werden dann mehrere Ebenen gebaut, ja, also zum Beispiel der Verkehr ist auch so eine Sache. Dann werden eben Straßen über die Häuser drüber gebaut. Hochhäuser, in denen, also was wir Hochhäuser nennen, ja, bei denen die Straßen auf einmal am 14. Stock vorbeiführen, ja, Straßenbahnhaltestellen, wobei, sind wir Magnetschwebebahnen, sind ja schon ein bisschen fortschrittlicher in China als wir, ne? Die haben die Magnetschwebebahnen, ja. Bei uns wird ja gejammert deswegen. Und die fahren dann in ein Haus hinein, richtig in ein Haus hinein. In diesem Haus befindet sich dann auch sogar noch eine Haltestelle, ja? Und dort steigen dann Leute ein. Aber wir, na, und der Bericht hier, die konzentrieren sich dann natürlich auf Sachen wie, dass man eben hier so einen Fußgängerüberweg, ja, im 14. Auf der Höhe des 14. Stocks, ja, dass das ja schlimm ist, denn dann kann man ja in die Wohnungen der Leute hineingucken. Man kann immer etwas Negatives finden, wenn man nur lange genug danach sucht. Und hier gibt es natürlich auch negative Auswirkungen, aber wisst ihr, für die einen ist das eine Horrorvorstellung, solche Städte, die Straßen haben auf mehreren Ebenen, ja, unten, oben, noch eine Straße, oben drüber, ja, und so weiter. Straßen, die in Wolkenkratzerhöhe sind, ja, und Leute, die es sogar noch akzeptieren, dort zu wohnen, ja, auf Höhe der Straße. Ist ja nicht so, dass es das bei uns auch nicht gibt, nur halt nur auf einer Ebene. Jetzt gibt es dann halt zwei Ebenen, wo also Leute auf der Höhe der Straße wohnen, ne. Dort wird Platz geschaffen, Platz, öffentlicher Platz zum Leben, ja. Und diese Städte sind die Zukunft. Ja, die Zukunft. Für mich ist es ein Zukunftstraum, in einer solch modernen, hochtechnisierten Stadt zu leben, die von dem klassischen Konzept, ja, eine Straße unten und dann ein paar Einfamilienhäuser und dann war's das, ja. Also wir haben schon Luxus in Deutschland, dass wir das überhaupt machen können, aber auch bei uns wird das Problem in manchen Regionen in den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr intensiv werden, denn ja klar, in China gibt es auch viel weites Land, nur will dort keiner hin, denn dort gibt es kein Einkommen, ja? Und ein ähnliches Problem gibt es ja bei uns auch schon. Und deswegen müssen auch die Städteplaner und auch die Bevölkerung endlich mal realisieren, dass wir immer, jederzeit auf dem Weg in die Zukunft sind und dass wir uns nicht der Zukunft dermaßen in den Weg stellen können. Ja? Sonst haben wir irgendwann ein riesiges Problem hinsichtlich der Anforderungen einer Stadt an die Bevölkerung. Und letztendlich führt es dann auch dazu, wenn immer mehr Leute immer weiter weg wohnen, dass auch immer mehr Energie verbraucht wird für eben diese Leute, um zur Arbeit zu kommen. Ja? Und das summiert sich ganz, ganz schnell auch drastisch. Und wenn man in der Megacity wohnt, ist es oftmals schon nicht mehr praktikabel, überhaupt ein Auto zu besitzen, ja? Denn man kann alles mit den Nahverkehrsmitteln erreichen beispielsweise, die dann auch dort funktionieren sollten. Ja. Und auch, und dann, das möchte ich nochmal anfügen, auch überwacht werden und Zugpersonal und entsprechend auch hart durchgegriffen wird bei Vandalismus oder ich würde mal schon sagen, unflätiges Benehmen, denn das ist der Hauptgrund, warum die Leute nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel steigen, wenn man Angst haben muss, dass man gleich in eine Schlägerei verwickelt wird oder dass man dumm angemacht wird, dann hat man eben doch keine Lust und geht lieber in seine eigenen vier mobilen Wänden, genannt Auto. So, dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Neil deGrasse Tyson sieht Elon Musk die Welt verändern. Nicht nur mit seinem Elektroauto, hat er ja schon ein gutes Stück geschafft. Ja, alle gegen Elon Musk. Hab heute gerade wieder einen verrückten Bericht über NTV, in NTV gelesen, über irgendeinen angeblichen Experten, der sagt, Diesel ist der einzige Weg, für die CO2-Belastung des Verkehrs runterzubringen. Ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich glauben, ob die da nicht genug Fachwissen dafür haben oder ob das eine absichtliche Lüge ist. Ja, das kann man ganz einfach ausrechnen mit anhand des Inhaltes des Dieselkraftstoffs und des Normalbenzins, ja. Und Elektroautos werden dann natürlich auch schlecht gemacht. Beispiel war gegeben, 100% der Energie in China wären ja durch Kohle, was natürlich vollkommener Blödsinn ist, ja. China hat schon einen Anteil in vielen Regionen an erneuerbaren Energiequellen, ja. Nicht umsonst kommen die meisten Solarzellen aus China. Das ist natürlich alles, ich weiß nicht, wie gesagt, entweder Hausaufgaben nicht gemacht oder gelogen, dass die Balken biegen. Unglaublich, ja, vielleicht ist auch Geld geflossen, ich weiß nicht. Ich finde es wirklich schlimm, ja. Leute wie Elon Musk ecken dann natürlich überall an, ja. Die Autoindustrie, vor allem voran die deutsche Autoindustrie, würde den Mann ja wohl liebsten auf den Mond schießen, ja. Fakt ist, der ist am ersten noch dran, Leute wirklich auf den Mond schießen zu können, ja, und zwar als in massenhaft, ja. dann wird er auch von Aktionären hart drangenommen, weil eben seine Ansichten eben nicht mehr, seine technischen Ansichten, seine Utopien, seine Plänen, ja, nicht mehr passen zu dem, was die Wirtschaft eben vordiktiert, ja, da reagiert die Börse empfindlich drauf, hat zum Beispiel angekündigt, also, dass er nicht so zufrieden ist, wie die technische Entwicklung hier läuft, schuld daran sind eben auch die Aktionäre teilweise, die das Ganze bremsen, zu stark bremsen. Und hat ja auch gedroht, Tesla von der Börse zu nehmen. Und daraufhin gab es Riesenknatsch und die Börsenaufsicht hat sogar eine Strafe verhängt. Er darf jetzt seine eigene Firma erstmal nicht mehr führen. Ja, das ist echt schlimm für diesen Mann. Und und jetzt kam eben Rückendeckung von dem momentan bekanntesten Astronom, der auch sehr viel tut für dieses, für wissenschaftliche Themen an sich, ja. Der momentane Leiter des Hadron Planetaries, Neil deGrasse Tyson, und natürlich auch der, ja, wie man so schön sagt, immer der Nachfolger von Carl Sagan, ja, dem legendären Astronomie-Wissenschaftler, der eben auch wie Neil deGrasse Tyson die Wissenschaft an sich nach vorne gebracht hat, zu Menschen, zu normalen Menschen. Ich finde das ganz, ganz gut. Und er sagt hier jetzt ganz klar, dass er ein Transformierer der Zivilisation ist. Er führt die Menschheit in ein neues Zeitalter, ja, sofern wir ihn lassen. Ja. Neil deGrasse Tyson sagt, dass Elon Musk einer der Menschen sein wird, die sowohl die Kultur als auch die Gesellschaft in ein neues Zeitalter führen kann, ja, aber dafür darf er halt auch nicht gestoppt werden, ja. Das hat nicht nur mit der Erforschung des Weltraums zu tun, Tesla bzw. Elon Musk hat ja auch mit SpaceX ein Projekt laufen, um ein Raumfahrtprojekt, ja, die neuartige Transportsysteme ins Weltall eben entwickeln. Und da ist natürlich viel dran. Und Elon Musk ist ein Visionär, ja, der Ideen hat, die wir, wo viele eben aufhören, fängt er an zu denken, ja. Wisst ihr, so wir Normalos, wir denken immer basierend auf dem, was wir wissen, ja. Aber so Leute wie Elon Musk, die denken auf Basis von Sachen, die sie selbst quasi erdacht haben, ja, und der Meinung sind, die können sie auch umsetzen. Und dann ist es auch oft so, dass sie umsetzbar sind. Ja. Wenn wir immer nur auf Basis des Bestehenden denken, würden wir ja nie eine echte Entwicklung kriegen. Wir würden immer nur bestehende Systeme verbessern, aber nie was Neues bekommen. Ja. Ähnlich könnte man auch sagen, der Computer war im Prinzip mal eine Änderung, ja, von was Neuem. Ja. Es hat ein neues Werkzeug in die Hand gegeben, was vorher noch nicht existiert hat. Ja. Mit Technologien, die vorher noch nicht existiert haben. Ja. Und wir würden jetzt heute denken, okay, wie sieht der nächste Computer aus? Quantencomputer und so weiter und so weiter. Aber hat sich schon mal überlegt, ob es nicht was ganz anderes geben könnte? Ja? Und solche Leute wie Elon Musk, die denken dann schon wieder ein Stückel voraus, ja, und machen Sachen eben wahr. Und sei es jetzt sowas wie das Tesla Elektroauto, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das gab es schon vor Jahrzehnten, ja, gab es schon das erste Auto, es fuhr im Silicon Valley rum, man konnte es kaufen, ja. Da hat von uns, hat man da noch nicht groß dran gedacht, wir haben noch ein bisschen gelächelt und so, ja, und haben gedacht so, ja, klar, wieder so ein Elektroauto, ne, und ja, schon damals waren Reichweiten 300 bis 500 Kilometer okay, ne, und das wird gerne bei uns gerne verschwiegen, dass diese Reichweiten realistisch sind, ja. Während bei uns eben die angebotenen Autos hier noch mit so um die 100 bis 200 Kilometer Reichweite angegeben sind. Ne? Übrigens eine ganz interessante Studie, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es letzte Woche nicht erwähnt, da wurde eine groß angelegte Studie festgestellt, dass also so 80% der Menschen in Deutschland, die ein Auto haben, ja, pro Tag weniger als 10 Kilometer fahren. 10 Kilometer. Ich glaube, da wäre ein Elektroauto ganz gut. Aber man hat halt immer noch die Vorstellung, ja, da kann ich ja nicht hinfahren, wo ich will. Ja, also, macht man wieder für 5 Tage in der Woche, ja, 10 Kilometer mit einem Benziner, der dann, bis er ankommt, noch immer richtig warm ist. Ja. Noch schlimmer, ein Diesel, ja, Diesel-Dreckschleuder. Ja, bis er dann an ist, bis er dann wirklich warm ist, ist es schon wieder an. Deswegen ist ja der Verbrauch von Rußfiltern so extrem hoch. Ja. Die gehen ja alle naselang kaputt. Ja. Aber ich weiß, manche würden da lieber die Rußfilter ausbauen, als sich mal Gedanken drum zu machen, was für einen Blödsinn sie machen, gerade mit ihrem Diesel. Ja. Na gut. Also Neil deGrasse Tyson und Elon Musk, denke ich, haben die Zukunft richtig erkannt. Ich hoffe, dass solche Leute nicht durch die Dummheit der Wirtschaft und die Dummheit der Politik weiterhin so massiv behindert werden, weil die Menschheit hat es wirklich extrem eilig momentan, oder sie muss es extrem schnell schaffen, ja, sich komplett neu zu orientieren, oder wir haben einen Planeten, auf dem das Leben nicht mehr so schön sein wird wie in der Vergangenheit. Lootboxen müssen weg. Square Enix nimmt Spiele vom belgischen Markt. In Belgien gab es ja ein Urteil gegen diese Lootboxen, übrigens auf Basis einer Initiative der EU. Und jetzt hoffe ich ganz ehrlich, dass es auch für die ganze EU gilt. Normalerweise jammer ich ja immer hier, wenn es dann heißt, Europa, ne, macht irgendwas, sodass die Tech-Firmen da nicht sich nicht mehr ansiedeln wollen oder ähnliches. Aber hier bei solchen Betrügereien wie Lootboxen in Spielen, da halte ich das für richtig. Da muss gesetzlich dagegen vorgegangen werden. Belgien hat es gut gemacht. In Deutschland wird natürlich mal wieder geschwiegen. Und das ist wirklich schändlich. Ich schäme mich hier. Ja, wirklich. auf der einen Seite machen wir ja alles kaputt, wenn es von einer bestimmten Firma kommt, ja, obwohl es gut und richtig wäre und ist, ja. Allen voran eben Google, ja. Auf der anderen Seite lassen wir solche betrügerische Firmen zu, die mit Lootboxen den Leuten Geld aus den Taschen ziehen. Eine riesige Schweinerei, finde ich. Und dann wird geschwiegen zu diesem Thema, als ob es gar nicht existieren würde. Hier muss ein Gesetz her, dass das Anbieten von Lootboxen in Spielen grundsätzlich verbietet, denn das ist Glücksspiel und die haben keine Lizenz für Glücksspiel, ist auch nicht so ausgewiesen und so weiter. Das geht nicht und deswegen muss unbedingt hier da dagegen gehalten werden, ja. Aber hier wird natürlich kein Handlungsbedarf gesehen. Absolut schändlich, dieses Verhalten. Und naja, gut, dann. Es wird schon wieder was einfallen, was wir verbieten können, ja, was uns dann auch richtig schadet. Ja, nicht das verbieten, was positiv ist für die Menschen. Ja. Das wäre ja noch schöner. Ja, verboten gehört eigentlich auch Pikachu Stimme. Dazu habe ich aber auch einen Kommentar, ja, von diesem neuen Kinofilm. Meisterdetektiv Pikachu heißt es. Ja, und da hatte ich ja letzte Woche schon was dazu gesagt. Und Miggeli schreibt da, Pikachu-Stimme erinnert mich an den Teddybär Ted aus dem gleichnamigen Film. Da erwartet man automatisch entsprechende Kommentare seitens Pikachu. Ist er anscheinend aber doch nicht. Die Pokémon-Sprache, die alle außer der Hauptdarsteller hören, wurde wenigstens im Trailer nach Beschwerden der Fans wieder auf Originalton geändert. Ja, also es ist eine Geschichte, also wenn derjenige mit dem Hauptdarsteller spricht, dann hört man diese komische Stimme. Ja, und alle anderen Menschen außer diesem hört natürlich im Film dann eben diese Pikachu-Stimme, ganz normal. Und da hoffe ich auch, dass es dann die Original-Pikachu-Stimme ist. Ja, da gibt es nämlich schöne Unterschiede. So einfach Pikachu sagen geht nicht. Ne? Da muss es schon die Originalstimme sein. Aber insgesamt gesehen ist halt diese Stimme ohne dem Synchronsprecher von diesem Teddybär Ted jetzt nahe treten zu wollen, auch wenn das jetzt nicht war, sondern sich nur so ähnlich anhört, aber den Film Meisterdetektiv Pikachu werde ich mir nur im japanischen Original angucken, ja, mit Untertitel, denn hier zeigt sich mal wieder, dass das große Negative bei den Synchronisationen, wenn die nicht richtig rüberkommen. Die Stimme von Pikachu, die der Hauptdarsteller hört im Japanischen, ist schon schlimm genug. Ja? Und das sorgt dort auch schon für heftige Reaktionen, sage ich mal, von den Leuten. Aber zumindest hört sich die japanische Stimme dort nicht so an von Pikachu, ja, hört sich wenigstens nicht so an, als ob ein Alkoholiker unter der Brooklyn Bridge, ja, nach einer neuen Pulle Whisky fragt, ja. Ist schon grenzwertig. Also für mich nur ein Film, den ich mir im japanischen Original angucken werde, ja, wie viele andere Filme, auch japanische Filme, denn irgendwie findet man es wohl cool, wenn man den süßen japanischen Chars dann Stimmen aufdrückt, wie, was weiß ich, bei uns irgendwie, wo man sich vorkommt, als ob man auf der Reeperbahn rumrennt, ja, und so heiseres Alkoholopfer da anhört, ne? Gut. Okay. So, ja, im Prinzip, ach Gott, wir sind ja schon am Ende. Jetzt habe ich mich so hier reingeredet, ja. Jetzt sind wir schon am Ende, das siehst du mal. Und doch wieder 40 Minuten, ja. Krawattenträger, Dinge, die Tech nicht braucht. Lustiges Video der Woche natürlich gefunden. Und was wäre besser als Monty Python, ja, der Sinn des Lebens. Hier ein Ausschnitt, ne. Ein Einblick in die wahre Welt der Wirtschaft, ja, kann nicht schaden. damit sind wir auch am Ende der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie mir, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube-Channel The Netcast. Dort findet ihr das Diskussionsforum, aber auch das Video natürlich dazu. Und dort könnt ihr auch Kommentare ablassen. Und dort findet ihr auch die Links und weitere Informationen zu den Themen. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.